Zu jener Zeit ward Hiskia todkrank. Da kam zu ihm der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, und sprach zu ihm: So spricht Jahwe, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht genesen. Da wandte er sein Antlitz zur Wand und betete also zu Jahwe: Ach Jahwe, gedenke doch, dass ich treulich und mit ungeteiltem Herzen vor deinem Angesicht gewandelt und getan habe, was dir wohlgefällt. Und Hiskia brach in lautes Weinen aus. Jesaja aber hatte den mittleren Vorhof noch nicht verlassen, als folgendes Wort Jahwes an ihn erging: Kehre um und sage Hiskia, dem Fürsten meines Volks: So spricht Jahwe, der Gott deines Anherrn David, ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. So will ich dich denn heilen, schon am dritten Tage wirst du hinauf in den Tempel Jahwes gehen. Und ich will deinen Lebenstagen 15 Jahre hinzufügen, dazu will ich dich und diese Stadt aus der Gewalt des Königs von Assyrien erretten und diese Stadt beschirmen um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. Darauf befahl Jesaja: Bringet ein Pflaster von Feigen. Da brachten sie es und legten es auf das Geschwür, da genas er. Hiskia aber sprach zu Jesaja: Was ist das Wahrzeichen dafür, dass Jahwe mich heilen wird und ich am dritten Tage hinauf in den Tempel Jahwes gehen werde? Jesaja antwortete: Dies diene dir als Zeichen von Jahwe, dass Jahwe ausführen wird, was er verheißen hat, soll der Schatten 10 Stufen vorrücken oder soll er 10 Stufen zurückgehen? Hiskia erwiderte: Es ist dem Schatten ein leichtes, 10 Stufen abwärts zu gehen, nein, der Schatten soll um 10 Stufen rückwärts gehen. Da rief der Prophet Jesaja Jahwe an, der ließ den Schatten am Sonnenzeiger des Ahas 10 Stufen rückwärts gehen. Zu jener Zeit sandte Merodach-Baladan, der Sohn Baladans, der König von Babel, einen Brief und Geschenke an Hiskia, denn er hatte gehört, dass er krank gewesen und wieder zu Kräften gekommen war. Und Hiskia freute sich über sie und zeigte ihnen sein ganzes Schatzhaus, das Silber und das Gold und die Spezereien und das kostbare Öl und sein ganzes Zeughaus und alles, was in seinen Schatzkammern vorhanden war. Es gab nicht, was ihnen Hiskia nicht gezeigt hätte, in seinem Palast und im ganzen Bereiche seiner Herrschaft. Da kam der Prophet Jesaja zum König Hiskia und fragte ihn: Was haben diese Männer gesagt und woher kommen sie zu dir? Hiskia erwiderte: Aus fernem Lande sind sie gekommen, von Babel. Darauf fragte er: Was haben sie in deinem Palaste gesehen? Hiskia antwortete: Sie haben alles gesehen, was sich in meinem Palaste befindet, es gibt in meinen Schatzkammern nichts, was ich ihnen nicht gezeigt hätte. Da sprach Jesaja zu Hiskia: Höre das Wort Jahwes, es wird die Zeit kommen, wo alles, was sich in deinem Palaste befindet und was deine Väter bis zum heutigen Tage aufgespeichert haben, nach Babel gebracht werden wird, nichts wird übrig gelassen werden, spricht Jahwe. Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen werden, die du erzeugen wirst, wird man welche nehmen, dass sie im Palaste des Königs von Babel als Kämmerer dienen. Hiskia aber sprach zu Jesaja: Das Wort Jahwes, das du geredet hast, ist gütig. Denn er dachte: Es wird ja doch Wohlfahrt und beständiges Wesen herrschen, solange ich lebe. Was aber sonst noch von Hiskia zu sagen ist und alle seine tapferen Taten und wie er den Teich und die Wasserleitung hergestellt und das Wasser in die Stadt geleitet hat, das ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte der Könige von Juda. Und Hiskia legte sich zu seinen Vätern und sein Sohn Manasse ward König an seiner Stadt.